Hallo, lieber Franz Martin. Alles Gute zum 18. Geburtstag, da spricht der Onkel Rainer. Wir sind quasi Stimmen aus der Vergangenheit. Heute ist der 22. Juni 2019. Wow, wie die Zeit vergeht. Und mit mir ist noch jemand anderer da. Hallo, da ist die Katharina. Du bist gerade auf meiner Brust eingeschlafen, ungefähr nachdem ich die eine Minute gehoppelt habe und liegst gerade im Kinderwagen, während alle anderen Aperitif trinken. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute zum 18. Geburtstag, schon mal in die Zukunft. Wir haben heute unser Aufnahmegerät mitgenommen und werden das Namensfest zu deinen Ehren ein bisschen aufnehmen. Und jetzt, nachdem du quasi schon die Zeitkapsel geöffnet hast, hast du den Zettel von uns gefunden mit der Adresse, die hoffentlich auf diese Datei führt. Wir haben überlegt, ob wir das mit einer Speicherkarte machen sollen, aber 18 Jahre ist so lang, dass das Risiko, dass diese Karte dann irgendwie nicht mehr funktioniert, recht hoch ist. Wir hoffen also auf das Internet, dass das Internet auf ewig diese Nachricht konserviert und du jetzt ohne Probleme darauf zugreifen kannst. Das ist von meinen Kindern gewesen. Ja. Die anderen waren ja immer zu Zürich. Ja. Da schläft er. Hallo. Ich hab's schon mal gesehen, gell? Ja, wir haben uns überhaupt schon einmal gesehen. Ist das deine? Ja, das ist die Katharina. Ja. Nachdem wie ich die im Krankenhaus besucht habe, nachdem du da gleich gefragt hast, habe ich mir gedacht, ich nehme es diesmal mit. Ich muss nicht daheim bleiben. Ja, ja, ich war. Hast du schon was zum Trinken gekriegt? Hast du schon was zum Trinken gekriegt? Ich muss schon was. Oder statt das ist einfach schwer und das schmützt. Ja, aber es schmützt, das ist ja schade. Grüß dich. Ja. Wie ist er denn? Ja, der wird wahrscheinlich drin. Achso, für den Bahn. Bernd, willst du was sagen? Was soll ich sagen? Ich sag nichts. Du kannst dem Franz Martin jetzt nur eine Botschaft mitteilen, sozusagen aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit? Okay. Lieber Franz Martin, es ist heute der 22. Juni 2019 und wir befinden uns hier auf deiner Willkommensfeier und ich schicke dir 18 Jahre im Voraus alles, alles erdenklich Gute. So, du kannst mir dazu sagen, wer du bist, weil ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das von der Stimme her... Naja, und ich bin's, dein Onkel Bernd. Grüß dich, oh, bitteschön. Gut, dann schau mal an. Nimm ich das da? Passt? ADC da? Du hast du nichts. Noch nicht, nein, weil was ist das? Das ist eine Aufnahme. Darf ich sonst haben? Danke. Prost, danke für die Einladung. Prost. Prost! Zeichnungen für den kleinen Franz. Die müssen wir jetzt dann reinschmeißen. Ja, die müssen wir jetzt suchen. Kann ich vielleicht doch. Schaut mal. Ist das das Wichtige? Ja. Der wird das Beste sein. Du nimmst das bitte. Und Kaya, was ist denn kommt? Ja, ein Gold. Ein Gold? Der kostet das ist sein. Das ist das. Okay. Das ist meins. Das ist gut. Das brauchen wir auch. Ja. Das ist von mir, für den kleinen Franz und vom Papa. Jetzt ist er runter. Jetzt, wenn ich kann, mache ich. Ja, gut, dann mache ich. Vom Geschmack her. Das ist gar nicht so. Ah, ja, und wir haben das nachher nur noch. Ich habe den falschen Boden. Du hast das Rezept schon so zu tun. Naja, ich weiß, wie lange ich das gesucht habe. Nein, Regina, ich habe deins genommen. Ha? Ich habe deins genommen. Sie hat eben. Ah, eben, weißt du, meinst du, du hast das falsch gewesen, oder? Nein, ich habe falsch noch Orangensaft genommen. Also, abgesehen davon, habe ich falsch noch Orangensaft genommen. Oh, war das? Mama, du haben sie welche verhackelt. Ja, genau. Stellen darf, da halten wir den Segen ab. Vielleicht findet ihr die Urli, oder? Kennt ihr? Stefan! Herr Familie Brunnauer, Familie Berghammer, muss das anhängen. Herr Familie Brunnauer. Ist noch nicht da, gell? Der Martin ist noch nicht da. Ja, aber du weißt, kannst du reden. Der muss uns da den Schirm halten, wenn ein Spock kommt. Wie spät ist es denn? Hör nur. Jetzt ist 44. Ist okay, wenn wir anfangen, oder? Ich glaube schon, weil das. Uli, schau mal her. haben wir zweimal Urli. Der wird um 4 Jahre sein. Kriegt habe ich echt, dass ich hab schon gefunden. Kriegt für dich schon weg. Wirklich? Na, vom Morgen. Mama, wo kann ich essen? Kannst du mir mal eindrucken? Danke. Gibst du Juliana? So. Uli, schau für dich einen Sessel für die andere Uli auch. Das ist euch ein Vorrecht. Wo ich die mich schon hinjucken habe. Das hat schon draufgeflogen. Ja, hallo? Hallo? Hallo? So, schau, da haben wir einen Sessel für die Oma. Von Zitter Oma. Oder wir sollen den Damen einfach da her, oder? Sonst holen wir ihren Sessel da her. Ist wahrscheinlich ja, schau, sie kann sich aufsitzen. Der Baum, der was das geht. Geht? Schau mal, du kannst es uns da her setzen. Der war gerade für dich. Passt das für dich? So. Also, es freut mich, dass alle da sind. Der Martin fährt noch, aber wir fangen an wegen dem Wetter. Wir feiern halt, dass der Franz Martin zu uns gekommen ist. Am 24.12., wie wir nicht wollten. Aber man konnte sich nicht aussuchen. Aber hätten wir sich was aussucht, dann hätten sie sicher den Kerl ausgesucht, gell? Er ist ein bisschen schneller in die Welt gekommen wie die Mädels. Und ich fürchte mich schon vor der Zukunft, weil wahrscheinlich wird sie das beibehalten, dass er immer schneller ist, wie ich es checke. Ich freue mich voll, dass ihr heute da seid. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns immer so unterstützen und die es einfach schaffen, dass drei Kinder gar nicht so viel Arbeit ist, wie man es vielleicht denkt. Das ist immer so, aber das ist besonders an Tagen wie heute so. Ihr werdet es nachher sehen, es hat ganz viele Leute gegeben, die geholfen haben. Es gibt echt gute eingelegte Sachen, danke Mutti. Es gibt verdammt gutes Brot, danke Rosi. Alles was sauber ist, war die Regina. Aber das Schöne ist ja nicht nur das, dass ihr mir immer helft, sondern das Schöne ist, dass man immer das Gefühl gibt, dass ihr es gern macht und dass für euch eine Freude ist. Und das ist eigentlich das Allerschönste. So, und jetzt geht es um die. Da dürfen auch die Paten herkommen. Wo ist der Stefan, wo ist die Andrea? Wir fangen an. dass du immer Freunde hast, denen du vertrauen kannst, die dir helfen, wenn du traurig bist. Und mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzen. Dass du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst. Das ist mein Wunsch für dich, heute und alle Tage. Franz, ich möchte dich segnen. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und zu schützen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne uns alle, der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Andrea und Stefan haben, dürfen Sie das Kettel um da? Ja, haben wir jetzt vergessen. Und ihr dürft dann alle kommen und ihm auch was wünschen. Und ihm, wer was mitgebracht hat, in die Box was legen. Genau. Was tust du? Ich glaube, du tust selbst den Hosensock. Dann nimm ihn jetzt, machst du die Box auf? Du bist nicht mehr auf, wenn er schlug. Ja, genau. Sollen wir das drinnen machen? Genau. So, jetzt. Dann hol ich die Dinge aus, oder? Ja. Hallo, Bullile. Du braver Bulli, du, gell? Hm? Mama! Nein, du schaust mich gar nicht an. Du darfst eine da in die Box. Hey. Ach so. Der ist schneller als wir. Das ist ja so. Ja, wir müssen uns wohnen. Ich kann keine Luftballons jetzt. Ja, die ist reingegangen. Die ist reingegangen. So, wer braucht noch einen Stift? Die Hosen passt ja voll gut. Genau. Na wirklich. Ich meine, Papa, was schreibt für Liebe, für Glück oder eine coole Freundin oder für Geld oder für Gesundheit oder. Ja, wie, Alexander? Ja, nicht, das ist so wie auch, gell? Naja. Nein, du willst sein. Und sie haben mir reingeschaut. Ja, ich glaube, du musst es abspecken. Das kann man nicht abspecken. Ich habe keine. Schauen wir mal, was wir für ein Machen und was wir haben. Ah, da ist der Steffen von Eduard. Mit meinem Handy. Das macht man dann. So, wer alle hat jetzt Polaroid? Ich hab eins. Cool. Ah, no, ja. Kannst du da nichts schütteln? Ja. Cool. Oh, Gesundheit, Hoffnung, Kraft. Jetzt war noch nicht stark, aber. Man kann eigentlich nur was ausrichten. Aber wen kommt man jetzt denn ausrichten? Du kannst Grüße ausrichten im Franz Martin. Und jetzt so spontan fällt mir gar nicht ein, was ich da sagen soll. Was hast du denn draufgeschrieben auf Luftballon? Auf Luftballon? Ich habe draufgeschrieben, weil ich war ziemlich einfallslos, ich habe draufgeschrieben, viel Freude. Ja, lieber Franz, wir haben jetzt deine Zeitkapsel befüllt und es haben dir alle Leute, wie du das jetzt vielleicht gehört hast, gratuliert. Es ist sehr dramatisch. Im Hintergrund hörst du es schon donnern. Es ist trocken, aber irgendwie ist das Ganze dramaturgisch ganz interessant. Ist da schau, da hat es auch gut geklappt. Jetzt schreiten wir alle unter das Vordach zum Essen.